Hallo Gesellschaft. Ein ganz großer ist von uns gegangen. Der Supersoziologe Ulrich Beck. Er war einer der wenigen Soziologen, die außerhalb des Elfenbeinturms auch wahrgenommen wurden. Seine bekannteste Theorie oder These ist die der Risikogesellschaft. Was versteht man darunter? In der Soziologie gibt es ja klassische Themen: Ungerechtigkeit, Arm und Reich, Mann und Frau. Aber alle diese Problemfelder sind in unserer Zeit, so Ulrich Beck, irrelevant geworden. Am Firmament sehen wir eine viel größere Bedrohung. Die ökologischen Gefahren, die unsere technisch rationale Welt produziert. Dabei ist es egal, ob du Putzfrau bist, Ärztin, wenn dir so ein Atomkraftwerk um die Ohren fliegt, dann sind die weg. Da hilft dir kein Diplom. Und eine Gesellschaft, die sich solchen ökologischen Risiken gegenübersieht, die nennt Ulrich Beck Risikogesellschaft. Ungleichheit wird darin immer bedeutungsloser. Es geht nicht mehr um so Pillepalle wie soziale Gerechtigkeit, Frauen verstehen, Bildungsgleichheit. Nö, jetzt geht es um das Überleben der ganzen Menschheit. Zwar gibt es nach wie vor Unterschiede und Ungleichheiten. Wer gut verdient, kann sich in sichererer, saubererer Gegend niederlassen. Aber früher oder später, so sagt Beck, wird auch er von den Risiken eingeholt. Und sie auch. Schadstoffe im Trinkwasser machen auch nicht Halt vor den Wasserhähnen der Generaldirektoren. Und die Gefahren sind global. Kein Staat kann sich vor Atomunglücken und Ozonlöchern schützen, wenn die anderen Staaten nicht mitziehen. Einen Ausweg können wir nur finden, wenn wir uns von der wissenschaftlich-technischen Rationalität unserer Zeit abwenden, eine Weltbürgergesellschaft werden, die sich der selbst produzierten Gefahren bewusst wird und danach verantwortungsvoll handelt. Und die Zeit drängt. Deshalb, wenn ihr wisst, wie wir eine Weltbürgergesellschaft werden können, dann schreibt das ganz schnell in die Kommentare, möglichst noch vor dem nächsten Super-GAU, bevor uns das Ozonloch auf den Kopf fällt. Hallo Gesellschaft. Wenn ich euch zurufe, dass ihr doch alle Individuen seid, dann gibt es garantiert wieder so einen Querulanten unter euch, der ruft ich nicht. Und das, obwohl vor kurzem erst Ulrich Beck gestorben ist. Das ist höchst pietätlos, denn Ulrich Beck hat ja im Rahmen seiner Risikogesellschaft, die wir das letzte Mal kennengelernt haben, auch eine Individualisierungsthese vorgelegt. In der erfahren wir, dass früher die Lebenswege klar geregelt waren. Man lernte einen Beruf, führte den ein Leben lang aus und ging in Rente. Das war einfach, das war leicht zu merken. Danach konnte man sich richten. Seit geraumer Zeit nun werden die Lebenswege immer unterschiedlicher. Der Markt verlangt das von uns. Der will, dass wir einmalig, flexibel, mobil sind. Eine Familie, die stört dann nur, weshalb Ulrich Beck auch von der vollmobilen Single-Gesellschaft spricht. Und manche Leute, die besitzen sogar mehrere Lebensstile, so wie ich. Im Podcast bin ich ein Revolutionär und auf meiner Webseite habe ich ein kapitalistisches, profitorientiertes Werbebanner, mit dem ich mich reich und dusselig verdienen würde, wenn ihr draufklicken würdet. Aber solange ihr nicht draufklickt, kann ich ja revolutionär bleiben. Einerseits eröffnet uns die Individualisierung viele Möglichkeiten. Wir brauchen nicht mehr vorgegebene Pfade auszulatschen, wir können eigene Wege einschlagen. Andererseits wird uns dadurch aber auch viel Schuld in die Schuhe geschoben. Denn guckt, früher war es klar, ich komme aus der Arbeiterklasse, was ich erreichen kann und was nicht, das ist durch meine Herkunft festgelegt. Da heute aber theoretisch alles erreichbar ist, wird denen, die es dann nicht packen, die Schuld selbst zugewiesen. Und so werden auch gesellschaftliche Krisen individualisiert. Produziert eine Wirtschaftskrise zum Beispiel viele Arbeitslose, so wird dennoch jedem einzelnen Arbeitslosen gesagt, es liegt nur an dir, an deiner Qualifikation, an deinen Soft Skills, die nicht da sind. Ja? Und so sah Ulrich Beck die Individualisierung als höchst ambivalente Sache. Und es gibt für euch nur eine einzige Möglichkeit, durch die Untiefen eures individualisierten Lebenslaufs hindurchzuschiffen. Immer brav den Sonntagssoziologen gucken.